Oh, schick dir Lan, es macht klick, klick, bam. Nigga, du bist eine Bitch und eine Bitch kriegt Schwanz. Oh, du bist ein Dollar-Bill, das heißt, ich stecke dich in meine Tasche, Motherfucker, denn ich bin ein Businessmann. Oh, ich spitte wie ne Tag, nein, geh besser da weg, denn ich zerficke dich mit Brecheisen. Du bist kein MC in meiner Sicht, sondern eine dumme kleine Nutte aus dem Süden, so wie Pitbullet und Chap Life. Du bist kein gefährlicher Gegner, du bist so erbärmlich wie jeder andere MC, der vor dir gegen mich gewinnen wollte und ein Elefant als Opfer des Kollega. Keine Chance, Bitch, übe fleißig, ich lasse deine Gesichtszüge entgleisen. Komm in meine Cypher, Bitch, und der Kollege zeigt dir, was es heißt, mit einem Messer eine Bitch zu Fleisch, du bist nicht zu beneiden, Cash, glaub mir dies. Nach dem Date mit meiner AK siehst du aus wie ein Sieb. Ich besorge deiner Mutter, wann ich will, und wenn du Penner was dagegen hast, dann pass auf, du kriegst Hiebe mit der Faust, dein Kiefer färbt sich blau. Du verlierst nervst die Frauen und siehst widerwärtig aus. Sieht widerwärtig aus, einem Rapper einen Kadaver machen. Ich stapel per Gabel, stapel Kadaver in Lagerhallen. Du nennst dich G-Man, doch bist weder G noch Man. Selbst das englische Alphabet hat mehr G's als deine Gang. Ich hab einen riesen Pint, der leuchtet wie ein Scheinwerfer. Ich werf den Dollarschein in eine Tonne rein, nenn mich Scheinwerfer.